WDR 2. Stichtag. Ich habe es mir öfters angehört, weil ich einfach nicht glauben konnte, was ich da höre. Diese Aufnahme klingt grauenhaft, also als Jazzliebhaber zieht es einem die Schuhe aus, aber es ist die erste Aufnahme des Tiger Rag auf deutschem Boden. 100 Jahre Jazz in Deutschland und keiner kennt diese Geschichte vom Januar 1920 so gut wie Rainer Lotz. Die Jazzmusiker können aus ihren Instrumenten Töne herausholen, die es in anderen Musikbereichen so nicht gibt. Diskograf und Jazzhistoriker. Und sie hat Rhythmus, sie hat Swing. Jazz ist ein Lebensgefühl. Dasselbe Stück, der Tiger Rag, gespielt mit Lebensgefühl, einem amerikanischen Lebensgefühl. In den USA entsteht der Jazz, von dort zieht er aus nach Europa. Der Tiger Rag ist seine Hymne, aufgenommen 1917 von der Original Dixieland Jazz Band in New York. Die erste Jazzplatte der Welt, in Deutschland nicht zu hören und nicht zu kaufen. Es ist Weltkrieg. Die Salonorchester, die es hier in Deutschland gab und die zwischen 1914 und 1919 von den musikalischen Entwicklungen aller Welt abgeschnitten waren, die mussten sich nun mit dieser neuen Musik auseinandersetzen und hatten aber von Tuten und Blasen wortwörtlich gesehen keine Ahnung. Von denen war nie jemand in Chicago oder New Orleans und die kannten die Musik eigentlich nur von Musiknoten. Aber das Publikum verlangte Jazz. Gastkonzerte gab es nicht. Platten waren unerschwinglich. Die deutschen Salonorchester mussten umdisponieren. Und so griff der Stehgeiger zum Saxophon, der Cellospieler zum Banjo und einer schnappte sich das Schlagzeug. Und dann gab es auf einmal jede Menge Original American Jazz Bands, die eine Musik fabrizierten, die nichts mit dem zu tun hat, was wir heute unter Jazz verstehen. Was man auch deutlich an dieser ersten deutschen Jazzaufnahme hört, die eher nach einem Marsch klingt als nach neuer wilder Musik. Der Bandleader Frank Rounsell soll waschechter Amerikaner gewesen sein, war er aber nicht. Er war Engländer. Der war 1889 in Southampton in Südengland geboren worden. Und der verdingte sich schon vor dem Ersten Weltkrieg als exzentrischer Bandleader. Und 1914, als der Weltkrieg ausbrach, befand er sich gerade in Berlin. Und marschierte schnurstracks zur US-Botschaft mit der Behauptung, er brauche einen Pass. Und was heute unvorstellbar wäre, die haben dem tatsächlich einen Pass gegeben. Der hat behauptet, er sei aus Chicago, hat auch eine Adresse angegeben, die er sich ausgedacht hat und hatte von diesem Moment an einen amerikanischen Pass und galt als amerikanischer Bandleader. Bis die USA 1917 in den Weltkrieg eintraten, blieb Rounsell in Deutschland. Dann ging er in die Niederlande und kehrte nach Kriegsende zurück nach Berlin. Und hat dort, ein paar Monate nur nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrages, diese Schallplatte aufgenommen, hat aber musikalisch dort weitergemacht, wo es 1914 aufhörte, nämlich mit Ragtime. Und deswegen klingt diese Aufnahme auch so grauenhaft. Die erste in Deutschland aufgenommene Jazzplatte, eine Mogelpackung. Der amerikanische Bandleader ein Engländer, die Bandmitglieder Deutsche und Niederländer und der Jazz, den das Plattenetikett verspricht, bloße Fantasie. Das klingt eher nach dem Radetzky-Marsch als nach irgendeinem Jazz-Titel, aber man muss die Leute lieb haben, man muss Verständnis haben, weil die einfach nicht wussten, wie es geht. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.